Radio Ladies First aus Baden-Baden. Welcome! Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming! Hallo, hier ist der Nachtschwärmer vom Dienst. Einiges zu bieten. Flashback. So, und zuallererst gibt's erstmal ein Disco-Geheimtape. Hey, are you ready for Disco Sound? Könnte doch was werden, ne? Was meinst du, Gary? Das könnte nicht nur was werden, es ist schon was! Es ist schon was! Okay, Gypsy Woman. 23:06 Uhr und es grüßt hier... Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Jetzt haben wir nochmal was Spezielles für Nachtschwärmer. Yeah! Fellas, I'm ready to get up and do my thing! Okay, ready.

07221 700 und 3 mal 7. Du bist dran. Du bist dran. Hey. Meine ersten Kandidaten sind dran. Jetzt habe ich erstmal die Nicolina aus Neckar-Elz. 20 Jahre, stimmt das? Jawohl. Hallo, ich grüße dich. Bist du auch eine Nachtschwärmerin? Jawohl. Wie zeichnet sich das aus? Dass ich jeden Tag Radio Ladies First höre und immer deine Sendung. Oh, super. So, jetzt bin ich mal ganz Ohr. Also ich sage Ice MC, Nick Kamen, Michael Jackson. Ey, langsam. MC Micah, ja? Ja. Okay, weiter. Nick Kamen, Michael Jackson, Chris Norman und Rick Astley. Und da war noch hier was dabei. Wie viel hast du jetzt? Fünf Stück? Ja. Okay, aber hast du noch jemanden? Ein ganz bekannter. Nein. Talk zum Beispiel. Colonel Abrams. Aber trotzdem, du hast 5 gehabt. Yeah. Das sind 10 Mal. 10 Mal nach EKLs. Okay? Bleib dran. So, alle anderen legen bitte auf. Wir machen nämlich nachher noch ein Gewinnspiel. Send me an angel. Ah. So, hallo Nachtschwärmer. geil. 23:25 Uhr. Radio Action, Radio Action. So, und die alte Nachtschwärme werden jetzt gleich erkennen, dass der Song irgendwie ihnen bekannt vorkommt. Und zwar ist der noch aus der Saturday Fever Zeit. John Travolta und so weiter. Aber frisch aufgemacht. Gentlewoman, ja, jeden Dienstag und Mittwoch ab 23 Uhr Nachtschwärmer Spezial mit Flashback Charlie 2000. Und da gibt's allerlei Spezialitäten immer. And in other news, early reports in WDAI for Chicago and from Chicago. Is anybody out there? Und hier ist der große Private. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. You are listening to the best radio station in town. This is Radio KLW, sunny California. And for you lovers out there, it's going to be a great day with temperatures around 30 degrees centigrade. Bad Boys Blue. Zwischenzeitlich 23.34 Uhr. Haben wir noch ein Gewinnspiel? Ganz klar, legen uns den Magentopf hier. Music Radio is FM Stereo. The New York Style. Und jetzt kommt wieder ein Mix mit 5 Titeln und da will ich alle 5 interpreten müssen. Alles klar, kannst losgehen? 1, 2, 3, 4. Hier ist schon die erste Frage. The truth is harder than the pain inside. Wie heißt diese Gruppe? Yeah. Ooh, sometimes it's the broken heart that decides. Oh, Lost in Music ist schon die zweite Frage. We'll wie heißen die Interpreten? So, jetzt hatten wir fünf in der Britten. Wer den hier zu Gehör bringen kann zuerst, der kommt die 10 Mai. Let's go! Ruf mich an. 07221 700 und 3x7. So, Pfefferminztee her und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Das tut dem Blut so gut. Liebling, lass uns tanzen, denn tanzen darf in jeder Jugend. Digga, die sind dunkel, im Dunkeln ist sie's munkeln, der Macher sind die Weißen, darauf reimt sich. Liebling, lass uns tanzen, Silvester gießen wir Blei. Liebling, lass uns lauter singen, dann sind auch wir bald vogelfrei. Doch Pippi ist kein Name und noch kein Getränk. Und mancher muss schon rennen, wenn er nur an Pippi denkt. Go! Liebling, lass uns tanzen, du wackelst ja wie Kleister. Wie Kleister. Mein Hund, ein Fritz oder Franz oder so. Und wenn man ihn tritt, dann beißt er. Die deutsche Bank, denn die zahlt aus dem Bach. Liebling, lass uns tanzen. Hörst du noch ein Pfefferminz, nur Pfefferminz. So, du gib mir den Kopf, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Hey, Marius Müller-Westernhagen. Jetzt nehme ich gleich ein paar in die Leitungen rein hier. Disco Radio. Ah, Disco Radio Action. Hey! So, der erste Kandidat ist der Stefan aus Speichingen. Ja? Stefan? Mal gucken, wo er steckt. Stefan, habe ich den Stefan dran? Nein, ich heiße Frank. Ah, Frank aus Karlsruhe. Gut, du bist 21 und ich bin jetzt ganz ohr, was du jetzt da meinst, was da alles dran war. Also ich meine, es war Erasure. Ja. Dann Sister Sledge. Sister Sledge, ja. Rick Astley. Rick Astley. Dann Culture Club. Und Metro Boys. Beifall! Richtig, alles richtig. Die Fragen sind ja einfach immer zu einfach. Meinst du nicht auch? Richtig. Ja, okay, bleib dran, 10 Mike. Mix time. 100, 100, 100, 100. Master mix. Bad House Music on Kiss. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Eben nicht. Und dann werde So, Charlie 2000 mit der rollenden Disco ist wieder unterwegs. Und zwar am kommenden Freitag im Festzelt. Und zwar in Lichtenau beim Sportverein. Oh, das wirst du mal erlebt haben. Da gibt es halt Steaks, Bratwürste, alles so. Offenes Bier. Und natürlich jede Menge Stimmung. Wie kommt die Stimmung? Einfach, wenn man die richtige Musik bringt. Und dann ergibt sich das von alleine. Tag für Tag geht natürlich sind jede Menge nette Leute da. Sein Zuhause ist die Diskothek. Viele Frauen. Hechel, hechel. Nie ist er traurig und allein. Denn ein und am Samstag im kommenden. Da ist Charlie in Altenheim. Festhalle, das ist bei Offenburg. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Danke, schöne Grüße an alle Bistros und alle, die abends noch arbeiten müssen hier. Charlie, die uns jetzt hier zuhören. Hurricane, das ist Super Disco in Kehl. Das Schmuckstück von Kehl. Donnerstags Stereo trinken. Jedes Getränk doppelt. Uno, uno, due, due, tre. Paolo. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello con te a Napoli sognar. Freitags Eintritt frei. Und samstags Partytime bis morgens, bis sonntag morgens um 5. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina. Tocci geladen, besuch mal das Hurricane. Ti voglio più presto sposare. Much more music now. Superstark, OMD. Träum die Souvenir. So, 23.51 Uhr. Das glaubt ihr nicht, wie viele Leute hier anrufen, wann endlich die Manta-Witze kommen. Wann ist das endlich mal genug? Gut, dass ich endlich Ruhe bekomme. Also, kommt ein Manta neben einem Kuhfladen zum Stehen. Da fragt der Kuhfladen, was bist du denn für ein Auto? Ich, entgegnet der Manta, ich bin ein Sportwagen. Dass ich nicht lache, entgegnet der Kuhfladen. Wenn du ein Sportwagen bist, dann bin ich eine Sachertorte. Das typische Bild für einen Mandafach ist halt, da hat jemand einen Ellbogen draußen und an der Antenne den Fuchsschwanz. Also, was sagt ein Manta-Fahrer, wenn er im Winter an eine Tankstelle vorfährt? Ey, Vollwagen, voll tanken und einmal Ellbogen freikratzen. So, das reicht mal fürs Erste. Nachher haben wir noch einer. Jetzt machen wir erstmal Mixtime. One, two, three, kick. Oh, yeah. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern gemacht. Ich brauche dich, dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wäre. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Und ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Und ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Und ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Come together for the sake of your future. 23.56. Nachtschirm Spezial mit Charlie 2000 geht in die letzten 4 Minuten. Und wer jetzt von dieser Sendung süchtig geworden ist, den lade ich morgen Abend ab 23 Uhr wieder ein. Morgen am Mittwoch. Habe ich noch einen? Kann ich euch noch einen zutrauen? Zwischendurch habe ich vorher alle Bistros und Gaststätten gegrüßt. Stellvertretend grüße ich das Rössle in Karlsruhe-Grinwinkel. Da sitzen ein paar Schöllbronner. Unter anderem. So, also letzter Manta-Witz für heute. Ein Russe, ein Franzose und ein Manta-Fahrer müssen für 10 Jahre ins Gefängnis. Jeder darf etwas nach seinem Wunsch mitnehmen. Der Russe möchte kistenweise Wodka, der Franzose seine Frau und der Manta-Fahrer eine Stange Zigaretten. Nach 10 Jahren werden die 3 Zellen aufgeschlossen. Der Russe, der hängt sinnlos betrunken in einer Ecke. Der Franzose hat einen Haufen Kinder in seiner Zelle und der Manta-Fahrer hat eine Zigarette im Mund und fragt ganz cool: Ey, hast mal Feuer? Also ich möchte betonen, das war ein Witz, ja. So, das war's dann. Dankeschön, sagt Charlie 2000. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Hier ist das gemeinsame Nachtprogramm von Radio RPR und Radio Victoria zur Verkehrslage. Es liegen uns keine Störungsmeldungen vor, also weiterhin gute Fahrt.